Ja. Hey. Gib dir die Kugel. Wir haben Eisverkäufer, Siegfried, Beavis, hier ist Liana, die Einsamkeit des Langstreckenläufers. Langweilig, nein, klammheimlich, naja, nur ein Buch, aber Lee macht es mir deutlich. Das könnte sich noch drehen wie ein Spawnpunkt, Kadaversternen, keine Farce und der Zunder, fanden Funken unter Strohpuppen, die eigentlich wie Lunten brennen, wenn die Wunder in Erfüllung gehen. Menschliches Sandpapier, das Geräusch von Messerschleifen, Status aktualisiert, Glockenbrief vom Pastor, damit ich gesegnet bin, Stock und Stiel. Playlist gebe ich, falls es sich Ableton daneben benimmt sich Milliarden schwer. Ich schlage dich und erzeuge damit Spannung wie zu Kristalle, Akkuschrauber, Kohlen oder Kickstarter. Der Effekt ist der gleiche, kinetische Kraft lässt dich dein Skelett leuchten wie in einer Animation. Ich guck dich an und frag mich, ist das ernst gemeint? Für Jess auf dem Emmy Open Air, für Sophie SMS und Pert auf Geschwätz, ja. Los, für die Francie in Prinz Albert, für die Schönheit, die altert, die keine zerstörungsfreie Prüfung besteht. Mein Bruder sagt es, denn mein Bruder darf es. Da im Wald ist es wärmer als draußen. Ich rieche Schmieder, das Fett und den Flexgeruch, Schlosserarbeit, Scheiben abgenutzt, komm vorbei am weißen Hunden, fordert Behausungen von außen abgefuckt, im Innen Silhouetten im Fenster, die Blicke aufdringen, weiter auf den schmalen Pfad in eins aus dem Lager, würden dem freundlichen Tanker Jones hinter dem Drahtglas geben, wie Gummibären von Haribos. Beschreibe ich das kondensierte Radio, ein pantheologisches Szenario, ich gehe raus der Kronkorken, spring nach oben wie toter Super Mario und rieche Satansbraten, rote Kraut und Klöße gehen weiter auf der Fahrbahn, rieche diese Waschanlagen, Kaugummis und Öle, ein blauer Haargummi an Alena, der Küchenmeister trinkt wie ein Glaser unterm Neonlicht am Computertisch. Tja, tja, Buchhaltung, Gutballung, Programme ohne Sinn, kenn ich, es ist frisch, meine Hände in der Tasche vertieft, merke die Gespenster, die die Flasche ins Bier rief, habe keine Klatz, gib ihm kein Sheriff, schief. Meets. Na komm, die Katze ist so flach, die kann's abheften. Ich bin wieder im Penny, rieche Brötchen, Konservierungsmittel und Fanta-Tomaten, will hier raus, ey. Ich rund mich auf, vorbei an Keksen, Kriegsbrei und der Frau Bär neben den Bullet Power. Ich gehe raus, rieche Laub, es ist Herbst. Die Nacht ist sternenklar und kalt, so brillant, Straßenlaternen. Ich riech mein Deodorant neben dem kleinen Nadelwald stehend. Rieche ich Nadelharz und Altersheimer Essen. Es ist Abendbrotzeit, sie haben keine Not zu leiden, wo du Fensterfarben vorscheine. Ich trink ein Radeberger Bier und denk an meinen Bruder. Junge, fang mich, was hier grad passiert. Ist der Spuk oder Déjà-vu, Menschen unter Säulen, an der Kinotreppe, das Bier ist bitter, Spuck auf den Kaninen rappe, wie er auch gerne eine funktionierende Beziehung hätte. Das Zeit ist ein Dieb, ja die Zeit ist ein Dieb, nicht bloß das Knirschen da an der Parkplakette, sie klaut dir alles ohne Wegversperre, Fahrradschloss und Carbonkette, es geht an die Nieren, sagt man so, mir geht gegenüber, hebt sich die Schranke in der Kripo. Und die Fledermäuse fliegen im Licht. Und die Fledermäuse fliegen im Licht. Ich rieche den Nitrofilm hinter mir im Kino und erhebe mich. Fühl mich episch, denn so intensiv erlebt man Leben fast never ever. Es fühlt sich biblisch an, es fühlt sich evil an, es fühlt sich biblisch an. Und nach ein paar Sekunden ist dann alles wieder Vergangenheit. Verdammte Lines, ich muss hier weg, diese Nacht ist brillant. Die Plejaden, Orion und der große Wagen, da an Wagengleisen vorbei, an Zahnarztpraxen. Ich hab das iPhone in der Hand und Kondenswolken atem. Ich hab die Kapuze auf der Kalianjacke, urbaner Style, maßgeschneiderter Schneetarnung und Dreck unter dem Fingernagel. Und das Straßenlicht, der Schatten eines Supermutanten, trockene Hände, die so kalt sind, dass du einfrierst, wenn ich kämpfe. Selbst in dem iPhone macht es die Kälte zu schaffen, es reagiert zu spät auf Tasten. Kurze Pause, es ist Nacht, eine brillante Nacht. Selbst den Pennern vom Rewe ist es heute zu kalt, die verzieht sich nach Hause. Falls der Alk nicht mehr knallt, ein Akt der Balance. Ich hab praktisch ne ganze neue Schiene entdeckt. Alle Rapper haben Stress wegen Kilos unterm Bett, Kilos aufm Bett. Drehen alle Tracks über links, rechts fett und Manager bakteriell im Bio-Joghurt-Becher. Und du bist doch auch nicht besser mit einem zu viel Sex, stimmt, da bin ich sprachlos. Ja, da herrscht Chaos. Mietz, Mietz, Mietz. Da herrscht Chaos. Ja, ja. In L.A. oder Laos. Chill. Fata Morganas, da bin ich platt wie die Barcodes. Rampanzan. Manche holen ihre Sprachen, Überflows. Über die Genres, über Chargen ab und sind Rap-Technik ein Fragebogen, den man mit Moab betitelt oder Kamelose versiegelt. Noahs Arsche war ein Scheiß dagegen, was manche Rapper auf den Styles am Lines hinlegen. Sie nehmen mehr mit ihren Rhymes in sind Gebete an Beavis, den bei Füße wachsen und Ärsche zu treten. Hinter Achsen, Hater, internationaler Player mit der Nachsternen, klar, brillant, bling. Es riecht nach Chlor aus der Elite. Höre Silvester, es riecht nach den Friedhofsmauern und Schwarzpulver, Sandro Schmidt und vergessen verpulvert, brennen Rauch und Ende Tauch, hab Tau ziehen auf und ab. Das Haus hat Zukunft, Grinning Storm und Shelter, Zuflucht, doch ich hab die Träume vergessen. Alles das Schöne werde Diamanten, werde Diamanten ins Meer werfen, zu den Händen meines Gedächtnisses, zu den Händen meines Herzens berechtigt. Doch in Rap-Tracks unvergesslich, Bernstein entfernt, daheim zu zweit, allein sei mein Bruder und mein Freitag, der 13. zwischen Schleimkern, Rammstein, Punchlines und lange Steine, M und M's. Und dein Job zurzeit, ja, man kennt mich, stimmt, ich kenn dich. Die Leute, die dich handshaken, berichten von so einem Typ, der die Pancakes hatet. Und das ist nur der Anfang, Knocker. Es riecht wieder nach Herbstblätter, weiße 100 Trapper, Trapper und Rapper. Rot um fürs Spellen, Bote Lenz, der dennt dich die Natur, das Regehege, Brumpf, Schrei, Auerbachs reißen, Herze draußen vorbei. Maschen, Maschen, Maschendrahtzeilen, hier wird sich nichts verändern. Und wenn die Endzeit kommt, nur das Leben wird bisschen härter, wir sind eh schon immer klargekommen. Alle haben Schiss, dass ein Krieg ausbricht. Die Banker haben Schiss, dass ein Frieden ausbricht. Wohin, Baby, wohin? Mit all dem Gewinn. Ich habe Mitbewohner, die haben Schiss vor Lügen wie Pinocchio. Ich habe Shelter 2015. Ja. Für das Radio. Und die Penner mit Kinske. Ich sag euch was, ey. Grauzone. Diese letzten Tage war ziemlich fett hier, gab's einiges zu tun. Wir haben so viel erlebt mal wieder. Junge, Junge, Junge. Es wird bald wieder Silvester, ne? Es war Halloween. Habt ihr euch doch alle verkleidet. Ja, war ganz spaßig, ganz schön locker, ey. Mit der Nicole. Und die eine da, die Skorpion ist, die ihr gerade Geburtstag haben zu dieser Zeit. Ja, ziemlich dick. Happy Birthday, ne? Schönes Diadem, Hexenmütze.